Kommunistenkneipe, der Podcast. Der rote Faden mit Jörg und Harro. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe und willkommen zur 5. Folge unserer Rubrik Der rote Faden. Wieder 4 Wochen voller Bewegung, unzähliger Schlagzeilen liegen hinter uns und wieder genug Gründe, in die große turbulente Weltpolitik einzutauchen. Das machen wir im roten Faden natürlich mit Jörg Ronauer. Hallo Jörg, wie geht's dir? Hallo, gut, wie immer. Wie immer, perfekt. Sofern die Umstände es zulassen. Bereit für eine neue Runde? Ja, immer. Cool. Deswegen auch am besten direkt rein in unsere heutigen Themenfelder, die wir uns rausgepickt haben. Wir haben nämlich so viel auf dem Zettel, dass wir versuchen, alles reinzukriegen. Und dafür müssen wir heute gut durchkommen. Wir sprechen nämlich heute über Deutschland. Denn der deutsche Militarismus, der ist ordentlich in Bewegung. Und das heißt, wir reden über den Spannungsfall, der von vornehmlich CDU-Politikern sehr ernsthaft diskutiert wird. In dem Kontext geht es dann auch der Frage der sogenannten hybriden Kriegsführung und Drohnensichtungen. Das müssen wir da mit diskutieren. Wir reden über die Entwicklung und Vereinbarung rund um das Wehrdienstgesetz in Deutschland. Danach verlassen wir dann mal Europa und sprechen über die Aktualität der Monroe-Doktrin. Das heißt, wir nehmen uns etwas Zeit über die Geschichte und vornehmlich auch die Gegenwart Venezuelas zu sprechen. Außerdem, so hoffe ich auch, dass wir noch kurz Zeit finden, über den EU-CELAC-Gipfel zu sprechen Anfang November. Auch ein ganz wichtiges Thema. Also all das würde ich sagen, schon vollkommen reichen, um eine ganze Folge zu füllen. Aber die Herrschenden waren verdammt fleißig in den letzten 4 Wochen. Und wir schauen uns deshalb noch die neuen Bewegungen im US-chinesischen Handelskrieg an. Da gab es auch ein Treffen zwischen Trump und Xi Jinping. Da ging es natürlich um Rohstoffe, seltene Erden, es geht um Mikrochips. Kasachstan nimmt gerade eine interessante Rolle ein, da werden wir drüber sprechen. Wir müssen kurz schauen, was macht eigentlich die Waffenruhe in Gaza. Die ist ja jetzt der Friedensplan von Trump schon lange aktiv und das sollte ja bedeuten, dass da schon eine ganze Weile eine Waffenruhe herrscht. Ob das so ist, schauen wir heute nochmal. Wie immer auch einer unserer immer wiederkehrenden Themenfelder. Und zwar nach dem abgesagten Treffen in Budapest zwischen Trump und Putin. Da scheint in der Ukraine mal wieder die Diplomatie brach zu liegen. Und hauptsächlich eher Militärisches sich abzuspielen, vor allem die Kämpfe in Pokrovsk. Darauf fokussiert sich gerade ziemlich viel. Und ich hoffe, wir finden dann am Ende sogar noch die Zeit, um über die Waffenruhe im Sudan zu sprechen. Da müssen wir natürlich viel verweisen auf die Folge 3 im Roten Faden, wo wir ein bisschen mehr hergeleitet haben, wo Jörg vor allem auch Historisches hergeleitet habe über die Geschichte vom Sudan. Da hat sich aber auch wieder was bewegt und darüber müssen wir eigentlich auch kurz sprechen. Tja, Jörg, um all das eben schon mal kurz Angerissene in der vorgesehenen Zeit abzudecken, bräuchtest du jetzt eigentlich eine richtig gute Moderation, ne? Aber die haben es doch. Na, ich würde sagen, du hast leider Pech. Du hast leider mich an der Backe. Sorry. Nee, das ist doch wunderbar. Ich verspreche dir, nächsten Monat, da wird's viel ruhiger, ja, ganz bestimmt. Da machen wir beide so ein kleines Christmas-Special, da können wir dann 20 Minuten kurz labern, abmoderieren und den Laden dicht machen fürs Jahresende. Ich glaube, da passiert, nächsten 4 Wochen werden super ruhig, glaub mir. Okay, fangen wir direkt an ins erste Thema. Deutscher Militarismus. Jörg, derzeit fordern Politiker wie Roderich Kiesewetter und Norbert Röttgen, nur mal die zwei zu nennen, es sind mehrere, aber die beiden treten so medial ein bisschen hervor, die fordern den sogenannten Spannungsfall auszurufen. Begründet mit der Drohnensichtung, deren Herkunft niemand belegen kann, die aber medial sofort als mutmaßlich russisch geframed werden. Teilweise lässt man noch das mutmaßlich weg und sagt dann einfach, die sind russisch, was denn sonst? Ja, denn wer außer Russland könnte ein gehobenes Interesse daran haben, dass Deutschland und andere europäische Staaten ein hochpreisigen Drohnenschutzwall organisieren? Ne? Vielleicht gibt es ja andere Antworten auf die Frage, wer außer Russland das sein könnte. Wir sprechen da heute mal drüber. Wenn ein solcher Spannungsfall als Vorstufe des Verteidigungsfalls tatsächlich erklärt werden würde, juristisch ist dafür im Grundgesetz Paragraph 80a verantwortlich. Also das wäre jetzt letztlich eine Vorstufe zur Mobilmachung dieser Spannungsfall und zu weitreichenden Notstandskompetenzen würden damit bewerkstelligt werden. Und Jörg, welche innen- und außenpolitischen Befugnisse jetzt im Einzelnen würden denn damit aktiviert werden, wenn dieser Spannungsfall tatsächlich ausgerufen werden würde? Es sind verschiedene. Also die Bundeswehr, aus der Bundeswehr hört man immer wieder, das ist tatsächlich so ein Schritt in die Mobilmachung rein. Das heißt, es ist halt, das, was man tut, wenn man, wie es der Merz ja gesagt hat, zwar noch nicht im Krieg ist, aber nicht mehr im Frieden. Man bereitet also sich auf den Kriegszustand vor und das bedeutet erstmal, das Militär wird darauf vorbereitet. Das heißt, die Militärs bereiten sich darauf vor, eventuell in den Krieg einzutreten. Das bedeutet, es wird zum Beispiel die Wehrpflicht wieder in Kraft gesetzt. Es können alle ab 18 einberufen werden. Die Wehrpflicht ist unbefristet in Kraft gesetzt. Das heißt, wird dann wirklich komplett eben einberufen zur Bundeswehr. Es können aber auch andere Sachen eben verhängt werden. Zum Beispiel können Unternehmen verpflichtet werden, Dienstleistungen für die Bundeswehr zu erbringen, die die Bundeswehr eben braucht für ihre Mobilmachung. Das heißt also, sagen wir mal, Transportfirmen können verpflichtet werden, Transportleistungen für die Bundeswehr auszuführen. Das geht bis in medizinische Bereiche hin. Ärzte und Ärztinnen oder auch Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen können eben dienstverpflichtet werden, sich praktisch für die Bundeswehr bereitzuhalten, auch Tätigkeiten für die Bundeswehr zu übernehmen. Das heißt, das sind Sachen, sogenannte Sicherstellungsgesetze heißen die. Das sind Sachen, die werden da dann in Kraft gesetzt und die können tatsächlich eben sich auch wirklich in das Privatleben von Zivilpersonen, auf das Privatleben von Zivilpersonen ausüben. Und das geht so weit, wenn jetzt große Truppen da schon verlegt werden sollen, um sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten, dann können, wenn nicht genug Kasernen da sind, im Prinzip auch Privatpersonen verpflichtet werden, Soldaten bei sich unterzubringen. Ne? Also wenn du in deiner Wohnung noch Platz hast, hier kann dir das drohen. So theoretisch gesprochen. Wie weit das dann wirklich reicht, ist natürlich immer die Frage. Ne? Aber das ist sozusagen, das sind so die Potenziale, die sich da auftun. Du hast eben schon Friedrich Merz zitiert. Wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im Frieden. Das hat er neulich gesagt im Ständehaustreff der Rheinischen Post in Düsseldorf. Nahezu wortgleich zu diesem Merz-Zitat hatte sich in der vorletzten Woche war es dann, glaube ich, der sogenannte Verteidigungsminister Pistorius geäußert. Der hat auch gesagt oder ähnlich gesagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr im kompletten Frieden. Also die scheinen da deutlich machen zu wollen, wie schwierig sie die Lage einschätzen und dass wir ja einfach keinen Frieden mehr in seiner Gänze haben, keinen kompletten Frieden mehr haben und wir hier schon schrappen am Krieg. Eigentlich müsste man ja beurteilen, nein, wir sind im Frieden. Das ist gerade kein Krieg. Ja. Also de facto muss man sagen, gibt es keine Kriegserklärung. Also wir werden nicht angegriffen. Deutschland wird nicht angegriffen. Die NATO wird nicht angegriffen. Es gibt keinen Kriegszustand. Es gibt hier keine Zwischensphäre, keine Grauzone, die man so oder so beschreiben müsste, sondern muss sagen, wir sind im Frieden. Und das ist auch gut so. Ja. Genau. In dem Kontext wurde nun auch das neue Wehrdienstgesetz zusammengebaut, zusammengeschustert, viel verhandelt. Die beiden Regierungsparteien aus der Großen Koalition haben sich da offensichtlich noch ein paar Widersprüche aus dem Weg geräumt. Das ganze Paket muss jetzt noch durch den Bundestag durch. Ich weiß nicht mehr genau, ich hatte mal gehört, es wäre für Dezember oder für Januar angedacht, dass es dann wirklich im Bundestag auch durchgesetzt werden soll und dann ab Januar in Kraft treten soll, dieses neue Gesetz. Verhandelt wurde ja im Endeffekt, wie viel soll Pflicht sein und wie viel soll freiwillig sein. Also das Verhältnis von Pflicht und Freiwilligkeit schien hier das Hauptsächliche zu sein, was innerhalb der Regierungspartei noch verhandelt wurde. Ich habe da mal beim Bundeswehr-Journal nachgeguckt, denn da gab es auch von Pistorius ein paar Zitate, der sich da zu Wort gemeldet hatte. Zum Beispiel, er setze auf einen erweiterten, freiwilligen, attraktiven Wehrdienst. Andererseits räumt er aber auch ein, wenn wir angegriffen werden, müssen wir Krieg führen können. Und er sagt außerdem, wenn die Freiwilligen nicht ausreichen, planen wir eine Rückkehr zur Pflicht. Also Pistorius, der sogenannte Verteidigungsminister, der sagt, wenn es nicht reicht, wenn die Freiwilligkeit nicht reicht, dann muss halt die Pflicht her. Ja? Aber es kann am Ende nicht offen stehen, ob Deutschland kriegsfähig ist oder nicht. Ne? Die sagen verteidigungsfähig, aber es geht darum, kriegsfähig zu sein. Und manchmal sagen sie auch das, also häufig genug geht es ja um die Kriegstüchtigkeit in Deutschland. Jörg, wie siehst du das? Welche tatsächliche Kriegsgefahr besteht denn eigentlich gegenwärtig für Deutschland? Und wird diese Kriegsgefahr durch das neue Wehrdienstgesetz, wenn es im Bundestag angenommen wird, wie sie es ja beabsichten, dadurch gemindert? Oder ist ein Wehrdienstgesetz und eine Erweiterung der Bundeswehr auch für eine Kriegsgefahr, dass sich die Kriegsgefahr dadurch erhöht? Also es ist auf jeden Fall ein Schritt in die falsche Richtung, würde ich sagen. Mhm. Um bei der ersten Teilfrage anzufangen mit der Kriegsgefahr. Ich denke, die Lage ist ja so, dass wir alle wissen, dass Russland seit mehr als dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine führt und den immer noch nicht gewonnen hat. Die Behauptung, dass Russland wirklich gewillt sein könnte, in so einer Lage die NATO anzugreifen, also ein militärisch wirklich haushoch überlegenes Bündnis, leuchtet nicht ein, ist absurd. Und es ist so absurd, wenn man mal genauer hinschaut, es ist noch nicht allzu lange her, da hat der Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, sich über die russische Marine ausgelassen und das war, ich kriege es jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, aber er hat gesagt, haha, ne, die russische Marine, die können überhaupt nichts mehr. Die sind ja das Allerschwächste, was man sich vorstellen kann. Ne, da kommt so irgendwie deutlich, dass selbst denen völlig klar ist, ne, dass dieses diese Form von Feindbild Russland, die da aufbauen, ne, Russland als eine gefährliche Militärmacht, die übermorgen im Baltikum steht, ne, dass das so nicht wirklich hinhaut. Das ist so das eine. Ne? Also da sieht man schon, wie durchsichtig wirklich diese Konstruktion ist, wenn man eben solche Widersprüche sich da leistet, seitens jetzt eben der NATO zum Beispiel, ne, NATO-Generalsekretär. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man nicht leugnen kann, dass es gibt Spannungen in Europa, das liegt ja auf der Hand, das ist ja völlig evident. Aber wenn es Spannungen gibt, ist ja immer die Frage, woran liegt es und wie kann man sie mindern? Ne? Und das heißt, geht man mit einem konfrontativen Ansatz an die Sache ran oder versucht man eben tatsächlich einen Konflikt beizulegen, den Krieg in der Ukraine endlich zu beenden und zwar ihn wirklich in Verhandlungen zu beenden und nicht indem man ein Ergebnis vorwegnimmt, nämlich die praktisch Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine, also ein Ergebnis vorwegnimmt, das so Russland nicht akzeptabel ist, ne? Sondern der Weg wäre meiner Ansicht nach eben tatsächlich in Verhandlungen einzutreten, in offene Verhandlungen einzutreten und das aufzunehmen, was den Krieg letztlich eben ausgelöst hat, nämlich die stetige Osterweiterung der NATO immer weiter an Russland, an die russischen Grenzen heran, die für Russland nun schlicht und einfach eine Bedrohung ist. Und das wäre meiner Ansicht nach eben der Weg aus diesem Konflikt. Und da muss man dazu sagen, das ist etwas, was ja überhaupt nicht versucht wird im Moment, jedenfalls nicht ernsthaft. Und da ist sicherlich eine einfache Aufstockung, also die Aufstockung der Bundeswehr und die wirklich wilde Aufrüstung ist da völlig kontraproduktiv. Das ist ja eine Aufrüstung, die letztlich darauf abzielt, die militärische Überlegenheit der NATO gegenüber Russland um ein Vielfaches zu steigern. Und das inklusive eben der Truppenzahlen und damit praktisch wirklich eben die NATO letztlich konventionell zumindest auch angriffsfähig gegenüber Russland zu machen. Das ist sozusagen der Weg, auf den sich die Bundesrepublik gerade begibt, auf den sich die NATO insgesamt begibt. Und das ist völlig in die falsche Richtung, hochgefährlich und absolut kontraproduktiv meiner Ansicht nach. Also ich kann mich auch nicht erinnern, also solche Geschichten, wie wir sie eben in Richtung Spannungsfall besprochen haben, was sich daraus ableitet, die Wiedereinführung der Wehrpflicht, des Wehrdienstes, wie es jetzt auch aussieht, das gab es über die gesamte Phase des Kalten Krieges in dieser Form nicht. Da gab es zwar eine Wehrpflicht, das ist wohl wahr, aber das so sehr in Deutschland über die Kriegstüchtigkeit, den Krieg diskutiert wurde, so ernsthaft in der Form, ich weiß nicht, Jörg, du bist ein paar Jahre älter als ich, hast du es mal mitbekommen, dass so ernsthaft über Krieg gesprochen wurde, wie in der Gegenwart, in der Zeit der BRD? Nicht in der Zeit, in der ich es wahrgenommen habe. Also natürlich war das immer ein Thema, ne, und die Spannungen, also der Kalte Krieg, der Systemkonflikt, das war natürlich immer ein Thema, ne, abstrakt. Ich kann mich noch in der Schule erinnern, da sind dann irgendwann halt so die Zivilschützer gekommen und haben uns irgendwelche Geschichten erzählt von in den Bunkerrennen, ne, und wir haben das da registriert, waren etwas befremdet, was sie uns erzählt haben. Und klar, es gab das alles, aber nicht in der Intensität. Und der Spannungsfall ist nie ausgerufen worden. Das wäre in der Geschichte der Bundesrepublik völlig neu. Das heißt, was der Kiesewetter da fordert, ist ein absolutes Novum. Gab es nie vorher, auch nicht im Kalten Krieg sowas. Ne? Auch das zeigt schon wirklich, dass die Spannungen noch ein wirklich eigentlich unerträgliches und unvertretbares Niveau eben angenommen haben und dass eigentlich dringend zur Entspannung übergegangen werden muss. Naja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir das hier so präsent versuchen, doppelt zu unterstreichen. Das ist gerade einfach eine immense Kriegsgefahr. Und selbst wenn das in anderen Zeiten auch des Kalten Krieges auch Spannungen gab und die man auch nicht kleinreden sollte, aber da gab es auch eine etwas stärkere Friedensbewegung. Also da muss man halt sagen, da waren wenigstens zigtausend Leute auf der Straße und haben das auch wahrgenommen, registriert und sich dagegen ausgesprochen. Jetzt befinden wir uns in der Lage, in der diese Friedensbewegung, also in der zumindest von der zivilen Seite, gegen Entwicklungen wie das Ausrufen eines Spannungsfalls weitestgehend wenig passiert. Also bei der aktuellen Protestkultur sehe ich nicht, dass zehntausende Menschen auf der Straße sind und sagen, Kiesewetter, Röttgen, habt ihr sie noch alle, den Spannungsfall hier auszurufen? Das hätte man wahrscheinlich schon bei den Ausrufen der Kriegstüchtigkeiten der Zeitenwende machen müssen, keine Frage. Man hätte schon bei Olaf Scholz und Pistorius Zeitenwende-Ausruf deutlich machen müssen, dass das eine falsche Richtung ist und dass das keine eskalierende, sondern keine deeskalierende, sondern eine eskalierende Richtung ist. Aber gut, da gehört natürlich eine komplexe Diskussion dazu. Da gibt es auch Kapitalfraktionen, die damit viel Geld verdienen. Das müssen wir natürlich hier auch immer mitdiskutieren, wer gerade an dieser politischen Ausrichtung, welche Teile auch des Monopolkapitals sich hier bereichern können, wer hier große Profite versprochen werden, wer leidet darunter, wer profitiert davon. Das müssen wir natürlich mitdiskutieren. Aber bevor wir das tun und auch nochmal an einem späteren Teil der Folge zurückkehren auf den Ukraine-Krieg, lass uns wenigstens mal für einen Moment auf den sonnigeren Teil des Globus wechseln. Deutschland, England sind ja auch im November recht triste Orte. Und hier, wie gesagt, immer nur Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg. Das ist, da wird man ja Banane bei. Lass uns nach Venezuela gehen. Da ist schön, da ist sonnig und da wird auch über Frieden gesprochen. Ne? Zumindest sieht das Nobelpreiskomitee so. Die haben nämlich die haben den Friedensnobelpreis Maria Corina Machado verliehen. Ja? Die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung, die ist da ganz stolz drauf, nämlich mit der ultrarechten venezolanischen Oppositionspolitikerin, da eine Friedensnobelpreisträgerin zu haben. Jörg, wir sprechen gleich noch über die Geschichte von Venezuela, aber du hast da so einen wundervollen Artikel dazu geschrieben. Sag doch mal, wer ist eigentlich Maria Corina Machado und warum gönnt gerade die deutsche neoliberale Stiftung der Friedrich-Naumann-Stiftung diesen Friedensnobelpreis ihr? Ja, das ist eine lange Geschichte. Die Machado kommt erstmal individuell aus einer wohlhabenden Unternehmerfamilie in Venezuela. Manche nennen sie deswegen auch eine Oligarchin. Das ist ein griffiges, aber vielleicht auch ein bisschen hochgegriffenes Wort. Aber jedenfalls, sie kommt aus den Wirtschaftseliten in Caracas, in der Hauptstadt von Venezuela. Das ist völlig klar. Und das Ding ist, diese Eliten, wenn man sich das mal anschaut von ihrem Hintergrund her, das sind die, die eigentlich die wirtschaftlichen Pfründe des Landes sich angeeignet haben und die jahrzehntelang eigentlich eng mit den USA kooperiert haben, bis dann 1999 eben Hugo Chavez an die Macht gekommen ist. Und da sind sie praktisch ihrer Macht verlustig gegangen, zumindest eines guten Teils ihrer Macht. Und von daher haben eben große Teile der alten venezolanischen Eliten und man muss auch dazu sagen, der weißen venezolanischen Eliten, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen näher gleich drauf eingehen, die haben halt insofern dann versucht, sich wieder an die Macht zurückzubringen. Und Machado ist in dieser sogenannten venezolanischen Opposition von Anfang an aktiv gewesen. Sie ist involviert gewesen in Versuche, eben Chavez und dann später auch seinen Nachfolger Maduro per Putsch zu stützen. Sie ist involviert gewesen in den Putschversuch von 2002, der kurz geklappt hat, dann niedergeschlagen worden ist. Sie ist involviert gewesen in den Putschversuch 2017 mit Juan Guaido. Und das ist eigentlich so ihre Geschichte. Sie versucht mit allen Mitteln halt die aktuelle Regierung, jetzt die von Maduro eben, in Venezuela von der Macht zu stoßen und die alten venezolanischen Eliten wieder ans Ruder zu bringen. Und was sie jetzt mit der Naumann-Stiftung zu tun hat, das ist so die Friedrich-Naumann-Stiftung, das ist ja die Parteistiftung der FDP. Und die haben in Lateinamerika recht gute Kontakte in Teile dieser alten Eliten, auch in Venezuela hinein. Die haben Netzwerke aufgebaut. Eins dieser Netzwerke heißt RELIAL, das ist die Abkürzung. Das ist ein liberales Netzwerk von liberalen oder neoliberalen Organisationen in ganz Lateinamerika. Und in dieses Netzwerk gehört eben auch die Organisation von der Machado mit rein. Das heißt, tatsächlich, es gibt ältere Kontakte der Naumann-Stiftung zu Machado eben. Ja, und insofern hat die Naumann-Stiftung sich natürlich sehr gefreut, als die Machado absurderweise diesen Friedensnobelpreis gekriegt hat. Sie hätte ihn ja auch direkt gerne weitergereicht an Donald Trump. Ich glaube noch in ihrer Dankesrede, in ihrer Laudatio, oder die Laudatio, die da gehalten wurde, wäre ja eigentlich Donald Trump prädestiniert gewesen, diesen Friedensnobelpreis zu kriegen. Da sieht man dann die politische Nähe. Aber die kolumbianische Online-Zeitschrift Cambio, die hat kürzlich einen fünfstufigen Plan mit dem Namen Trump-Doktrin enthüllt. Das Ziel in diesem Plan, diesem Fünf-Stufen-Plan, Venezuelas Präsidenten Maduro und dessen kolumbianischen Amtskollegen Gustavo Petro hinter Gitter zu bringen. Und man müsste wahrscheinlich jetzt auch direkt über Kolumbien mitsprechen, aber dann würden wir heute nichts anderes mehr machen. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier der Teil, wo wir etwas reduzieren und uns auf Venezuela erstmal beschränken, obwohl das nicht ganz sauber ist, um der Komplexität dieser Fragestellung gerecht zu werden. Jörg, versuch mal erstmal einen historischen Abriss, also bevor wir auf die gegenwärtigen US-imperialistischen Provokationen blicken, darum leiten wir das jetzt her, um die Gegenwart zu verstehen. Wenn du diesen historischen Abriss machst, vielleicht so ein bisschen auf den Schwerpunkt gucken. Ich hab immer den Eindruck, es gibt so vier Begriffe, die sind ganz stark mit Venezuela assoziiert. Das eine ist der Begriff der Monroe-Doktrin, der Name Chavez, Öl, Öl, Öl und Maduro, ne, also der jetzige Präsident. Das sind so vier wichtige Ebenen, glaube ich, die wir historisch mit betrachten müssen, um das herzuleiten, was wir wissen müssen, um zu verstehen, was da gerade passiert. Deswegen, Jörg, für unsere Zuhörer, aber bitte auch für mich, denn ich bin auch nicht tief im Thema drin. Kannst du uns die komplexe Geschichte Venezuelas des 20. Jahrhunderts runterbrechen? Was müssen wir also wissen, um die gegenwärtigen US-Umsturzabsichten zu verstehen? Die vier Begriffe, die du genannt hast, die sind wirklich die zentralen, also Begriffe und Namen, die du genannt hast, sind wirklich die zentralen in dem Kontext. Das eine ist natürlich die Monroe-Doktrin. Die ist alt. Die hat der damalige US-Präsident Monroe 1823 ausgerufen. Und damals war die Sache so, dass der Monroe mit dieser Doktrin praktisch Lateinamerika insgesamt zum exklusiven Interessengebiet der USA erklärt hat. Der hat halt platt gesagt, der hat gesagt, Lateinamerika ist unser Hinterhof, da hat niemand anders was zu suchen. Damals war das noch gerichtet, ne, im 19. Jahrhundert gegen die alten europäischen Kolonialmächte, also Kolonialmächte in Lateinamerika, natürlich Spanien und Portugal, aber in der Karibik dann eben auch Frankreich und Großbritannien. Und Großbritannien damals Weltmacht, hat im 19. Jahrhundert natürlich auch versucht, in Lateinamerika Fuß zu fassen. Ganz besonders in Argentinien, da hat das gut geklappt. Naja, und das waren so immer die Rivalitäten damals. Also die Monroe-Doktrin hieß, Amerika den Amerikanern sozusagen, in dem Fall aber Amerika wirklich als großer Kontinent gemeint und der erste Teil und die Amerikaner, das waren dann die USA, also nur ein Teil der Amerikaner eben. Ja, das ist so das Ding. Man kann schon sehen, dass eigentlich in den USA Lateinamerika weiterhin zumindest als so eine Art eigener Hinterhof, ne, in Anführungszeichen immer Hinterhof behandelt wird. Und das ist es ja mal ganz ehrlich im allgemeinen Bewusstsein immer noch, ne? Also wenn man über Lateinamerika redet, dann denken alle doch gleich, ah ja, ne, der Hinterhof der USA. Das ist schon länger nicht mehr so. Und zwar deswegen nicht, weil in Lateinamerika insgesamt China Fuß gefasst hat. Venezuela inklusive. China als Handelspartner, als Investor. China ist ökonomisch dort unglaublich wichtig geworden. Und insofern ist die On-Road-Doktrin natürlich was, was eigentlich nicht mehr wirklich funktioniert. Und wenn man sich jetzt die Politik der Trump-Administration anschaut, dann würde ich denken, und das sagen tatsächlich einige, die das beobachten, dass Trump dabei ist, diese On-Road-Doktrin wieder durchsetzen zu wollen. Das heißt also, die US-Dominanz in Lateinamerika insgesamt wieder durchsetzen zu wollen. Das ist so der Punkt. Weites Thema, ne, hat viel mit Argentinien, Brasilien zu tun, können wir jetzt nicht näher machen, glaube ich, aber hat natürlich auch mit Venezuela zu tun. Denn in Venezuela und ja, jetzt kommen zwei Stichworte dazu, nämlich einmal Chavez und das Öl. Vielleicht fange ich mal mit dem Öl an. Es ist so, dass Venezuela tatsächlich sehr, sehr viel Öl hat. Jetzt kann man sich streiten, ob es wirklich das Land mit den größten Vorkommen weltweit ist oder nicht ganz und wie man die Ölsande einberechnet, die es in Venezuela gibt, die aber schwer zu fördern sind. Also es hat viel Öl, ne? Das ist unumstritten, ne? Wirklich viel. Das ist völlig klar. Das ist so die Sache, die es natürlich für die USA interessant macht. Und man kann dazu sagen, dass die Ausbeutung des venezolanischen Öls über Jahrzehnte eigentlich gut geklappt hat, bis Ende der 90er Jahre. Und das ist das, wo die gerade schon erwähnten alten venezolanischen Eliten ins Spiel kommen. Ne? Das waren halt eben die alten weißen Eliten, muss man auch dazu sagen. Ne? Also die Geschichte Lateinamerikas ist ja schon eine Kolonialgeschichte auch. Aber wenn man es mal vergleicht, ne, mit Afrika zum Beispiel, in den afrikanischen Kolonien kamen nach der Befreiung die eigentlichen Einwohner, die in dem Fall schwarzen Einwohner, an die Macht letztlich oder zumindest an die Regierung. In Lateinamerika, die eigentlichen Einwohner, ne, die sind fast ausgerottet worden, ja, während der Kolonialisierung, ne? Also die indigenen Bevölkerungsgruppen in Südamerika zum Beispiel, auch und die dann letztlich auch bei der Befreiung der Kolonien halt herrschend geworden sind. Das sind letztlich ja die Nachfolger der weißen Kolonisatoren. Und das sind sozusagen die historischen Ursprünge auch der alten venezolanischen Eliten. Und deswegen sind das eben tatsächlich eben auch weiße Eliten. Und wie zum Beispiel auch in Bolivien oder anderen Ländern Lateinamerikas findet man die indigene Bevölkerung sehr oft in einer wirklich scharfen Opposition zu den alten weißen Eliten. Und diese alten weißen Eliten, zu der gehört Machado auch dazu, die haben eben dieses Öl praktisch bis Ende der 90er Jahre sozusagen in Kooperation mit den USA verwaltet, exportiert, lief alles für die wunderbar, bis dann eben Hugo Chavez an die Macht kam. Hintergrund war auf der einen Seite eine tiefe Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit den wirklich korrupten alten Eliten. Ne? Und bei den alten Eliten ist nichts durchgesickert oder nur wenig durchgesickert. Also Venezuela war ein sehr erdölreiches Land mit aber einer sehr, sehr armen Bevölkerung, ne? Wie das so häufig der Fall ist. Und Chavez hat dann tatsächlich es geschafft, Ende der 90er Jahre sich zum Präsidenten wählen zu lassen. Und Chavez hat eine Politik gestartet, die versucht hat, eine Politik im Interesse der breiten Bevölkerung zu machen. Das heißt eben nicht mehr einfach die Eliten zu bedienen, sondern Sozialprogramme zu starten, auch Verstaatlichungen einzuleiten. Und wenn man Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er mit Leuten da gesprochen hat, das war eine große Begeisterung im Land. Das muss wirklich eine, ich war nie selber in Venezuela zu dieser Zeit, aber was man eben hören konnte, ist, es gab eine richtige Aufbruchstimmung. Ne, die Leute haben gemerkt, es ändert sich was. Es ändert sich was im Interesse der breiten Bevölkerung. Es beginnt eine Umverteilung von oben nach unten. Ne, und tatsächlich ist auch die Ungleichheit in Venezuela in den folgenden Jahren deutlich zurückgegangen. Das hatte aber zu tun damit, dass natürlich diese alten Eliten stückweise entmachtet worden sind und dass der Einfluss der Vereinigten Staaten zurückging. Und die USA und die alten Eliten haben sich das von Anfang an in einem Bündnis miteinander wieder zurückzuholen versucht. Wie macht man es in Lateinamerika? Wie haben es die USA, wie hat es die CIA immer wieder gemacht in Lateinamerika? Per Putsch. Ne? Alte Geschichte. Ne? Und 2002, der erste große Putschversuch gegen Chavez. Hat kurz geklappt. Chavez ist verschwunden, ist aber nach einem Tag oder zwei wieder aufgetaucht und konnte den Putsch rückgängig machen, umdrehen, einfach aufgrund der breiten Bevölkerung, Unterstützung in der Bevölkerung für seine Politik. Ja, das ist Chavez gewesen, ne, der da tatsächlich eine neue Politik eingeleitet hat, auch außenpolitisch. Ne? Chavez hat gegründet zusammen mit Kuba Alba, ne? Ein Bündnis, eben Allianza Bolivariana heißt das, ne? Also bolivarianische Allianz der Völker unseres Amerika, so heißt eben der volle Name von Alba. Das heißt, das ist praktisch ein Bündnis, gibt es bis heute, das darauf abzielt, eben eine lateinamerikanische Alternative zu schaffen, eine linke, im weiteren Sinne sozialistische Alternative aufzubauen. Darauf haben die abgezielt. Und naja, das hat den Chavez eingebracht, dass die USA sein Dauerfeind geworden sind und auch natürlich die alten Eliten in Venezuela sein Dauerfeind geblieben sind. Und immer wieder gab es Umsturzversuche, Putschversuche, was auch immer, Sanktionen gegen Venezuela, die in Venezuela das Leben schwer gemacht haben. Chavez ist dann letztlich an einer Krankheit gestorben, 2013, und das wäre so dein vierter Stichpunkt sozusagen, ist dann Maduro sein Nachfolger geworden, Nicolás Maduro. Maduro selbst aus sehr einfachen Verhältnissen kommend, hat die Regierung in Venezuela dann weitergeführt und versucht, diese Politik eben weiter zu betreiben. Und da beginnt jetzt auch was, worüber man sich streiten könnte, aber ich glaube nicht, dass wir das hier müssen, denn es ist ja nicht so, dass in Venezuela heute alles wirklich glücklich läuft, und es ist auch nicht so, dass die Hoffnung, die um 2000 da wirklich breit geherrscht hat, dass die wirklich erfüllt werden konnte. Und das liegt zum großen Teil daran, dass Venezuela mit Sanktionen belegt worden ist, dass von außen unter Druck gesetzt worden ist, dass es ständig diese Versuche der alten Eliten gab, im Land selber wieder die Macht zu verändern. Das heißt also, die Regierung ist in einer sehr, sehr defensiven Haltung gelandet, musste sich verteidigen, hat zu wenig Mittel gehabt, ne, und die Armut hat zugenommen wieder. Das heißt, eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Da kann man jetzt genauer darauf eingehen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen bei uns sprengen. Außenpolitisch ist das Entscheidende, dass bis heute eben die Regierung in Venezuela unter Maduro hält, dass sie weiter versucht, das Land in einer progressiven Richtung zu entwickeln, soweit das eben unter den Bedingungen von harten äußeren Sanktionen und politischem Druck möglich ist. Ja, das ist sozusagen die Situation, und es ist nach wie vor so die Situation, dass eben die USA versuchen, die alten Eliten da wieder an die Macht zu bringen, zu denen die Machado gehört, und dass jetzt die Machado diesen angeblichen Friedensnobelpreis erhalten hat, ist natürlich eine Steilvorlage für den Trump gewesen. Also das hat der Machado jetzt Publicity verschafft und weltweit. Und ja, wir stehen jetzt, denke ich, vor genau dem Versuch der USA, mithilfe der alten venezolanischen Eliten eben die Macht in Venezuela doch wieder zurückzuholen. Um Machado mal für eine Sekunde in Schutz zu nehmen. Sie ist in der Tradition der Friedensnobelpreisträger von Barack Obama und der EU. Sie reiht sich da eigentlich ganz gut ein. Das stimmt. Okay, das war jetzt ein kurzer Abriss zur Geschichte Venezuelas. Besonders deswegen natürlich gerade im Fokus der Weltmedien auch, weil, wie eben schon mal erwähnt, es ja einen Plan gibt, einen Plan aus Washington, die Trump-Doktrin, ein Fünf-Stufen-Plan, der letzten Endes zur Verhaftung auf der einen Seite von Maduro, auf der anderen Seite auch von Gustavo Petro führen soll. Das wäre ja schon ein großes Ding, ne? Das wäre ja schon was Ordentliches, wenn die USA sagt, okay, da sind zwar andere Präsidenten, die finden wir doof, die machen eine Außenpolitik, wie wir sie nicht wollen, die lassen uns nicht ausreichend an ihre Ressourcen. Na, dann nehmen wir einfach die Akteure aus dem Spiel. Ich meine, es ist tradiert bei den USA, dieses Vorgehen, aber es sollte ja etwas Empörung eigentlich bei der Welt mit sich ziehen. Also von wegen Souveränität und was da häufig von der Wertegemeinschaft so angeführt wird, was da alles wichtig wäre. Die USA gehen jetzt so weit, beziehungsweise konkret Pete Hegseth, der hat die Operation Southern Spear, den größten Flottenaufmarsch seit dem Golfkrieg, gestartet. Ja, und das bedeutet inklusive der Entsendung der USS Gerald R. Ford, also das ist der größte Flugzeugträger der Welt, keine Kleinigkeit, auch für die USA keine Kleinigkeit, sondern die fahren hier schon dicke Geschütze auf. Hegseth rechtfertigt das alles mit der Behauptung, man wolle, Zitat, Narkoterroristen aus unserer Hemisphäre beseitigen und das amerikanische Heimatland vor Drogen schützen. Gleichzeitig ist völlig klar, dass die Speerspitze dieser Operation, die zeigt jetzt auf Caracas, der Sturz von Maduro, auf den auch inzwischen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Ich habe mir leider nicht mehr notiert, in welcher Größenordnung, aber wenn man Maduro ausliefert, hat man, glaube ich, ausgesorgt. 50 Millionen, ja. Das ist das erklärte Ziel aktuell der Trump-Regierung. Wir haben es ja also mit ganz vielen Dingen zu tun. Wir haben hier mehrere Dinge, die wir diskutieren müssen. Du hast ja schon angeführt, die Monroe-Doktrin. Also hier steht man wieder in so einer alten Tradition, eigentlich aus den 20er Jahren der USA-Außenpolitik, zu sagen, okay, der gesamte Großkontinent Amerika, Nord und Süd, das ist unsere Einflusssphäre. Also quasi Amerika den US-Amerikanern. Und die planen jetzt einen Regime-Change. Ich weiß nicht, ob Machado schon mit den Hufen scharrt, um quasi das Präsidentschaftsamt unter Umständen einzunehmen. Das weiß ich nicht. Wie würden jetzt, Jörg, die sogenannten westliche Wertegemeinschaft reagieren, wenn diese Politik mit anderen, also diese, ich sage das jetzt bewusst so, diese Politik mit anderen Mitteln, also mit Bezugnahme auf von Clausewitz, wenn das von einem strategischen Gegner und nicht von jemand gemacht werden würde, den Rutte, den NATO-Chef als Daddy bezeichnen würde, nämlich Donald Trump, wenn das jetzt von einem politischen Gegner oder einem strategischen Gegner ausgeübt werden würde, wie wäre dann die Reaktion der sogenannten Wertegemeinschaft und wie ist die Reaktion der Wertegemeinschaft, wenn in Anführungsstrichen Daddy das macht? Wenn natürlich ein Gegner das machen würde, alle würden schreien, würden Sanktionen verhängen. Es wäre ja, wenn die USA intervenieren in Venezuela, es wäre ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, nichts anderes. Ne? Und wir wissen ja seit 2022, ne, dass die EU natürlich jeden völkerrechtswidrigen Angriffskrieg scharf verurteilt und mit Sanktionen belegt. Ne? Also absolut. Ja, ne? Also das wäre die logische Folge. Ich meine, das ist natürlich absurd. Das wird die EU nicht tun, das wird auch kein europäischer Staat tun. Was man sehen kann im Moment ist, ich würde mal tippen, dass schon die meisten Regierungen hier in Europa eher hoffen, dass es nicht zu einem Krieg kommt, denn dieser Krieg ist wahrscheinlich etwas, was für die USA auf jeden Fall sehr, sehr nach hinten losgehen kann und wahrscheinlich für den Westen insgesamt sehr nach hinten losgeht. Aber gut, unabhängig davon, was man sehen kann, ist, es gibt ein bisschen Unmut, es gibt auch ein bisschen Widerstand. Und Frankreich, der französische Außenminister, hat letzte Woche auf einem G7-Treffen gesagt, dass Frankreich die US-Angriffe auf Boote in der Karibik für völkerrechtswidrig hält, was sie auch sind. Das offen zu sagen, ist schon ein Tritt gegen Schienbein. Die französische Regierung leistet sich das. Großbritannien liefert aus der Region keine geheimdienstlichen Nachrichten, Informationen mehr. Das heißt also, britische Geheimdienstinformationen über südamerikanischen Drogenschmuggel landen, zumindest ist das der offiziell bekannte Stand, landen nicht mehr bei den US-Geheimdiensten, weil Großbritannien, also die britische Regierung einfach fürchtet, es ist ja völlig klar, die Boote da abzuschießen, ist völkerrechtswidrig und wer die Daten dafür liefert, leistet Beihilfe dazu und offensichtlich will der Starmer, anders als der Blair im Irakkrieg, der war ja völlig hemmungslos, aber der Starmer will offensichtlich nicht vor einem internationalen Gericht landen, irgendwann, weil er eben hier Kriegsverbrechen praktisch mit unterstützt hat. Insofern gibt es da ein bisschen was. Die Position der deutschen Regierung ist anders. Der Wadefuhl hat sich gerade geäußert dazu. Ich meine, es war auf dem G7-Treffen gewesen. Da hat er gesagt, ja, die Bundesregierung hofft, dass die USA und Venezuela das eben gemeinsam lösen, ihr Problem. Und der hat dann auch gesagt, also Venezuela soll doch jetzt gefälligst mal hier ein bisschen seine Aggressionen zurückstellen. Venezuela. Ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, was er gemeint hat. Das ist mir wirklich der Sache nach nicht klar, welche venezolanischen Übergriffe er gemeint haben könnte. Ne? Die gibt es zurzeit nicht. Also selbst bei bestem oder schlechtesten Willen, wie auch immer. Ne? Gut, das ist also die deutsche Position, die sich nochmal wirklich von derjenigen Großbritanniens und Frankreichs unterscheidet. Also schlimmer geht immer, auf jeden Fall in Deutschland. Jetzt ist es ja aber auch gerade diesen November interessant, über das auch wirtschaftliche Verhältnis zwischen EU und Venezuela beziehungsweise zwischen EU und Lateinamerika zu sprechen. Du hast im German Foreign Policy einen Artikel dazu geschrieben mit dem Titel »Den eigenen Gipfel boykottiert«. Es gab darüber hinaus auch einen zweiten sehr guten Artikel in der Jungen Welt von Elias Cortecali mit dem Titel »Dialog der Ungleichen«. Beide Artikel widmen sich nämlich dem EU-CELAC-Gipfel. Der fand statt in Kolumbien vom 9. und 10. November, also erst vor einer Woche. Eigentlich, damit Brüssel in Lateinamerika an Einfluss gewinnen kann. Das ja. war so die Idee. Das ist, glaube ich, jetzt der vierte Gipfel gewesen, der da stattfand. Also er findet nicht jährlich statt. Ich glaube, der letzte war 2023. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Ja. Zahlreiche EU-Staats- und Regierungschefs, darunter auch Friedrich Merz, die sind Anfang November kurzfristig ihrem Gipfeltreffen mit den lateinamerikanischen Zusammenschluss CELAC einfach ferngeblieben. Die waren gar nicht da. Und jetzt die Frage, haben die Vasallen aus Furcht vor Repressalien der Trump-Administration gekuscht und sind daheim geblieben? Weil im Vorfeld hieß es ja noch, man wolle langfristige Partnerschaften stärken. Und dann taucht man auf einmal nicht mehr auf. Wie passt das zusammen? Passt überhaupt nicht zusammen. Also es ist ein völliger Widerspruch und der liegt so offen zutage, dass ich glaube, dass das wirklich auch ein es wird der EU Schaden bringen, denke ich, mittelfristig wahrscheinlich schon. Eigentlich, du hast ja erwähnt, die EU-CELAC-Gipfel, die gibt es nicht regelmäßig. Die gab es kurz nach der Gründung der CELAC. Im Jahr 2010 gab es die zweimal, dann sind die eingeschlafen, weil halt die EU-Staaten, die EU rettet ja immer die Welt, verbal gesehen, ne, und tut überall das Gute, aber faktisch tut sie oft eben gar nichts, was gut ist, weil es ein Schlechtes mehr rauskommt. Aber besser so. Genau. 2022 haben sie realisiert, da sind sie fest von ausgezogen, weil wir sind ja die Guten ausgegangen, weil wir sind ja die Guten, ne, dass natürlich alle Welt an ihren Russland-Sanktionen teilnimmt. Es hat aber außerhalb des alten Westens kein Schwein an den Russland-Sanktionen teilgenommen, insbesondere kein einziges Land Lateinamerikas und der Karibik. Und daraufhin hat die EU gesagt, oh, ne, wir müssen mal wieder was tun da, ne, damit die uns nicht vergessen hier, ne? Die ehemaligen Kolonialherren oder aktuellen Kolonialherren. Es gibt ja immer noch Kolonien, ne? In der Lateinamerika und der Karibik. Also, aber gut, die haben dann da eben darauf gedrungen, dass es wieder EU-CELAC-Gipfel gibt und haben gesagt, natürlich, wir sind hier die Tollen, wir bringen den wirtschaftlichen Aufschwung, wir wollen auch die Rohstoffe, ne? Aber ihr habt sicherlich auch was davon, wenn wir die Rohstoffe kriegen. Also haben sie die Gipfel wieder aufgenommen. Naja, und jetzt wird ein Gipfel anberaumt, eben vergangene Woche, wie du es erwähnt hast. Und alle sagen, ja, toller Gipfel, da müssen natürlich alle hin und großes Ding, die EU wieder der Einfluss. Und kurz vorher sagen fast alle ab. Ne? Also wirklich, und das ist ein auch gegenüber dem Gastgeber, ne, dem kolumbianischen Präsidenten, wirklich ein Affront. Ne? Also der hat dann einen Gipfel organisiert. Eine Gipfelorganisation ist jetzt kein Zuckerschlecken, das ist Aufwand. Ne? Das hat er also wirklich teuren Aufwand getrieben und kein Schwein kommt. Also es ist wirklich ein Affront sondergleichen. Und der Grund ist tatsächlich natürlich, dass niemand da sich genau zu dem Zeitpunkt jetzt eben mit dem Gustavo Petro treffen wollte, mit dem kolumbianischen Präsidenten, denn der bezieht tatsächlich klar gegen die USA Positionen, was diese Angriffe auf die Boote in der Karibik betrifft. Der sagt völlig klar, das geht so nicht, das muss aufhören. Er hat auch gesagt, solange das nicht aufhört, kriegen die USA aus Kolumbien keine Geheimdienstinformationen über Drogen mehr. Das ist gravierend, denn Kolumbien ist wichtig im lateinamerikanischen Drogenhandel. Ja, der geht also in diesen Konflikt rein. Und genau da, wo es eigentlich für ihn drauf ankommen würde, hier zu sagen, okay, ich gehe in diesen Konflikt, aber die EU kommt zu meinem Gipfel, kommt die EU eben nicht. Also wirklich, die haben den fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und haben dann natürlich ja viel geschwafelt bei dem Treffen von natürlich enges Bündnis und überhaupt und wir sind die allerbesten Freunde, aber alle Welt hat gesehen, man kann es vergessen und alle Welt weiß jetzt, man kann sich auf die EU nicht verlassen und mir kann niemand erzählen, dass irgendwelche Regierungen, die auch nur irgendwas in der Birne haben und das sind außerhalb Europas meistens mehr als in Europa, muss man auch dazu sagen, dass irgendwer von denen sich nochmal wirklich mit gutem Gewissen auf die EU verlässt. Hat sowieso niemand. Also in der internationalen Politik weiß man, es wird nach Interessenpolitik gemacht. Ne? Aber dass eben das Interesse, sich nicht mit den USA anzulegen, so weit reicht, das ist nun schon wirklich schockierend gewesen für viele. Und ich denke, das wird international hängen bleiben und die von der Leyen wird sich ihre nächsten 20 Reden sparen können, denn außerhalb Deutschlands und vielleicht außerhalb der EU niemand mehr hinhören. Gut, wenn die sich wenigstens ein bisschen den Atem spart, ist auch vielleicht in Ordnung. Das, aber klar, also ich hoffe ja nun wirklich, dass wir nicht in 4 Wochen hier wieder zusammensitzen und über die ersten Kriegsopfer reden müssen, die von diesem Militärpotenzial, das die USA da auffahren, dann potenziell, also was sie jetzt schon tun, ist völkerrechtswidrig, aber das wäre dann auch ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Das wäre schon eine Katastrophe, wenn wir in 4 Wochen darüber berichten müssen. Besser wäre, wenn es irgendwie zu einer Entspannung käme und die hochgehaltene Souveränität der Völker hier gewahrt wird und man auf anderem Wege, wenn es da diplomatischen Austausch, vielleicht spielt das ja noch für irgendjemand eine Rolle, wenn man sich da über diese Kanäle austauscht. Also auf jeden Fall Folge, das ist jetzt Folge 5, auch Folge 6 einschalten. Das wird, werden wir das Thema wieder aufgreifen. Aus Zeitgründen schauen wir noch auf die, also müssen jetzt leider die schöne Lateinamerika verlassen. Wir gehen auf eine ganz andere Ecke auf dem Globus. Schauen wir auf die Entwicklung eines Brennpunktes des Weltgeschehens, den wir fast immer betrachten und den ich auch mit als einen der spannendsten erfahre, nämlich den US-chinesischen Handelskrieg. Ein Dauerbrenner. Bei uns zumindest im roten Faden ein Dauerbrenner. Ja. Denn ich sage auch warum. Ja, denn kaum woanders tritt die US-Hegemoniekrise so klar in Erscheinung wie hier. Und da freut sich ja jeder Anti-Imp freut sich ja darüber, wenn die USA irgendwo ein bisschen eine abkriegt. Und das ist in dem Fall vielleicht auch so, wenn man dann die Zeitungsberichte liest, wie die Hegemoniekrise der USA wächst. Und das wird halt an vielen Dingen sichtbar, klar, aber in diesem US-chinesischen Handelskrieg tritt das sehr offen zur Erscheinung und jede Runde irgendwie mehr. In der Vergangenheit noch konnte die USA recht frei schalten und walten, global, wie es den US-Kapitalinteressen beliebte. Also wenn irgendwo auf dem Globus unliebsamer Handel aus ihrer Interessenssphäre heraus getrieben wurde, da konnte die Dominanz der US-Wirtschaft das relativ einfach unterbinden. Also mal ganz verkürzt gesagt, ist jetzt nicht ganz sauber, aber ich übernehme ja auch ein bisschen den saloppen Teil von uns beiden. Verkürzt gesagt, Land A, mache keinen Handel mit Land B, sonst strafen wir euch mit Sekundärsanktionen und Zöllen und basta. Wie gesagt, bisschen verkürzt. Billiger Populismus, so habe ich das mal bei mir genannt. Aber ich würde sagen, Kuba kann ein Lied von dieser einfachen Geschichte singen. Also die kennen das sehr gut, so einfach, wie ich das gerade dargestellt habe. Manchmal ist es tatsächlich genau so. Jedenfalls ist das, was auch Brzezinski als die einzige Weltmacht beschrieben hat, nun gerade in diesem, also mit diesen Instrumenten nicht mehr ganz uneingeschränkt. Also diese Logik funktioniert nicht in allen Kräfteverhältnissen und immer weniger. In der postsowjetischen Zeit konnte die USA ja ihre Einflusszone und ihre Absatzmärkte weitestgehend gesamtglobal rekrutieren. Und jetzt gibt es, und das ist was Neues, und ich würde das auch historisch schon ein Gewicht beimessen, dass man da unter Umständen in Zukunft drauf zurückblicken wird, was ist denn da passiert in der Weltordnungsfrage. Jetzt gibt es nämlich von Seiten Chinas im Handelskrieg und das strategische Einsetzen von seltenen Erden Chinas die Position, diese US-Hegemonie in Frage zu stellen. So, und jetzt musst du in all das, was ich da jetzt so ein bisschen kryptisch hergeleitet habe, Jörg, das musst du jetzt mal ein bisschen erden und konkretisieren. Wie verschiebt sich denn ganz konkret gerade das Kräfteverhältnis im US-chinesischen Handelskrieg? Also der Punkt ist ja immer gewesen, dass der Trump sinngemäß gesagt hat, China ist auf Exporte in die USA angewiesen. Also wenn die keine nicht mehr exportieren können, verdienen sie zu wenig Geld, dann haben sie ein Problem. Also kann ich mit Zöllen kommen und den chinesischen Export bedrohen und damit was durchsetzen. Das ist so platt gesagt eine der Kernideen im Handelskrieg gegen China gewesen. Jenseits der Sanktionsebene, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass im Lauf dieses Jahres es sich herausgestellt hat, dass China tatsächlich ein wirksames Gegenmittel entwickelt hat. Und das sind die viel zitierten seltenen Erden. Diese seltenen Erden, wir haben, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen, diese seltenen Erden sind keine Erden, sondern Metalle. Sie sind auch nicht selten, sie kommen sehr häufig vor. Wahrscheinlich heißen sie genau deswegen seltene Erden, weil sie beides nicht sind. Aber die Sache ist, was wirklich schwer ist, ist ihre Aufbereitung und Weiterverarbeitung. Das ist extrem aufwendig. Teilweise braucht man wohl nach Aussage von Experten 100 Arbeitsschritte, einzelne industrielle Arbeitsschritte, um so eine seltene Erde da aufzubereiten. Und das ist auch irrsinnig dreckig, also mit unglaublichen Umweltverschmutzungen verbunden, teilweise radioaktiver Abfall, der dabei anfällt, also wirklich unangenehm. Und China hat es im Laufe der letzten 20, 30 Jahre geschafft, 30 Jahre eher, sich da so eine Art Monopol zu erarbeiten, weltweit. Das heißt also, je nach genauem Stoff und je nach Berechnungsgrundlage 60, 70, 80, 90, teilweise sogar fast 100% aller seltenen Erden kommen in der einen oder anderen Form aus China. Entweder, weil sie da aus dem Boden gebuddelt werden oder, das ist meistens der Fall, weil sie da weitergearbeitet werden und sogar welche, die in den USA aus dem Boden gebuddelt werden, die sind bis vor kurzem immer nach China geliefert worden für die Aufbereitung und Weiterverarbeitung, weil das für die US-Unternehmen, für die US-Industrie sich nicht gelohnt hat, das alles selber zu entwickeln. Und die sind aber unglaublich wichtig, diese seltenen Erden. Es gibt kein Auto, das ohne sie läuft. Es gibt keinen Computer, das ohne sie läuft. Ohne seltene Erden könnten wir diesen Podcast hier nicht machen. Ohne seltene Erden, und da wird es aber jetzt wirklich interessant, fliegt kein Kampfjet, schießt kein Panzer und fährt kein Kriegsschiff. Ja. Ne? Also kein Flugzeugträger vor der venezolanischen Küste ohne seltene Erden. Und China hat auf diese seltenen Erden Exportkontrollen eingeführt. Exportkontrollen heißt, jeder Export muss beantragt, einzeln beantragt werden, wird einzeln geprüft und dann genehmigt oder eben auch nicht genehmigt. Die haben also da die Daumenschrauben angezogen. Und das ist das Mittel gewesen, das, bin ich nicht bei den Verhandlungen dabei gewesen, ne? Aber das, was man analysieren kann und das, was die Fachwelt sagt, ist genau das der Punkt gewesen, der tatsächlich den USA keine Wahl mehr gelassen hat, als sich auf einen Deal mit China einzulassen. Und zwar auf einen Deal, der Vorteile für China auch bringt. Ne? Nicht ein Deal, der nur Vorteile für die USA bringt, so wie es das Zollabkommen zwischen den USA und der EU gewesen ist, sondern ein Abkommen, das eben für beide Seiten Vorteile bringt. Und das ist genau das gewesen, worauf sich Trump und Xi bei ihrem Treffen neulich geeinigt haben. Manche haben in etwas Überschwang gesagt in den USA, manche Experten haben gesagt, das ist der erste große chinesische Sieg im Handelskrieg gewesen. Das ist vielleicht ein bisschen hochgehängt, aber gibt auch die Stimmungslage im US-Establishment wieder. Ne? Die realisieren, sie sind da gegen die Wand gefahren. Ne? China hat sie ausgebremst und China hat zumindest diese Schlacht, ich würde sagen, gewonnen. Auf jeden Fall nicht verloren. Die Folge war, dass Trump jetzt die Zölle auf Lieferungen aus China senken musste. Sie sind immer noch hoch, aber er hat sie ein Stück weit senken müssen. Er hat vor allem auch Zugeständnisse machen müssen bei Halbleitern. Halbleiter, die er vorher nicht nach China geliefert hat, die können US-Unternehmen nun wohl wieder nach China liefern. Und da ist dann aber wiederum alles Verhandlungssache. Das heißt, also da ist sehr vieles noch nicht klar, wird immer noch ausgedealt. Vielleicht wird man es nie öffentlich mitkriegen, was da gerade ausgedealt worden ist, weil es auf Konzernebene läuft und die Regierung nur ein Auge drauf hat. Ganz schwer zu sagen. Klar ist aber, China erhält wieder bestimmte Sachen. Und es gibt noch einige weitere Detailregelungen, an denen man sehen kann, dass China wirklich große Vorteile erzielt hat. Das sind so Kleinigkeiten, scheinbare, wie dass die USA ihre Gebühren aufgehoben haben auf chinesische Schiffe, die in US-Häfen einlaufen. Klingt erstmal unverständlich und ist auch komplex, aber der Sinn davon ist, die chinesische Schiffbauindustrie ist im Moment weltweit führend. China hat in diesem Jahr bislang, ich glaube, an die 700 Schiffe gebaut, die USA eins. Was? Also das sind die Kräfteverhältnisse, ne? Und das ist natürlich bitter, weil Schiffe heißt auch Marineschiffe zum Beispiel, ne? Und da fängt es wieder an, auch für die USA spaßig zu werden. Das heißt, die brauchen dringend eine eigene Schifffahrtindustrie, die müssen wieder aufbauen. Die haben da nichts, die zwingen jetzt praktisch koreanische Unternehmen ins Land. Ein anderes Element des Zollkriegs, in dem Fall gegen Korea, weil koreanische Schiffbauer auch sehr, sehr gut sind, also auch starke Positionen auf den Weltmärkten, ne? Und die wollen die jetzt halt ins Land holen, ne? Und dazu hätten halt auch diese Gebühren auf chinesische Schiffe in US-Häfen gedient. Denn wenn man für jeden Container, der mit einem chinesischen Schiff ankommt, da irre Gebühren zahlen muss, dann sagt man sich doch, okay, ich baue jetzt ein koreanisches Schiff in den USA und fahre damit dann, ne, also muss man jetzt nicht im Detail reingehen. Aber ne, also selbst diese Regelung, die für uns erstmal weit weg ist und absurd ausschaut, ist ein heftiger Schlag ins Kontor für die USA, die jetzt ihre Chancen, eine eigene Schifffahrtindustrie wieder aufzubauen, doch reduziert haben. Das wird zumindest für die deutlich, deutlich teurer, als es mit diesen Gebühren gekommen wäre. Ist auch wieder so Entwicklung. Vor 4 Wochen hatten wir noch über die Sojabauern gesprochen, die US-amerikanischen, die da Einbußen haben durch diesen Handelskrieg. Die seltenen Erden stechen da immer besonders heraus, gerade weil sie auch für Rüstungsproduktion so eine essentielle Rolle stehen. Aber du hast ja gesagt, ne, viele andere auch. Also da gucken wir immer weiterhin, denn hier wird wirklich die Fragen der Weltordnung, die laufen an dieser Linie entlang. Das müssen wir uns ganz genau ansehen. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt's in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Uns fehlt heute leider die Zeit, über die Details zu sprechen, aber da passiert gerade eine ganze Menge. Wir können es jetzt aber wirklich nur ganz kurz streifen. Jörg, wie entwickelt sich gegenwärtig die sogenannte Waffenruhe in Gaza? Wie sieht das momentan real aus? Also jetzt wirklich mal mit einem Sprung wieder von Handelskrieg in China in den Nahen Osten und in das Kriegsgebiet um Gaza oder Waffenruhe, sogenannte Waffenruhe. Wie sieht's da aus, Jörg? Mehr Waffen als Ruhe, würde ich sagen. Ja. Also die Waffenruhe wird nicht eingehalten. Und zwar vor allem von israelischer Seite nicht. Also es hat auf palästinensischer Seite wohl um die 250 Todesopfer während dieser sogenannten Waffenruhe gegeben. Während der Waffenruhe, die jetzt ein bisschen über einen Monat alt ist, hat es an 25 Tagen israelische Angriffe gegeben mit eben der erwähnten Zahl an Todesopfern. Es werden ganze Straßenzüge, ganze Stadtviertel weiter geschrottet, also abgerissen von israelischer Seite. Das heißt, von dieser Waffenruhe ist nichts eigentlich zu sehen. Ganz abgesehen davon, dass auch das Westjordanland eigentlich ein wichtiges Element der gesamten politischen Konstellation ist und da von einer Waffenruhe seitens der Siedler überhaupt keine Rede sein kann. Also die gehen gerade sogar noch viel aggressiver vor. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Es gibt ja diese unterschiedlichen Phasen in diesem Plan, den Trump da entwickelt hat und der jetzt diese sogenannte Waffenruhe erstmal herbeigeführt hat. Und da gibt es zwei große Phasen. Und eine Phase, die ist fast abgearbeitet, tatsächlich. Also diese eine Phase war erstmal, die Waffen schweigen im Großen und Ganzen zumindest und man kann schon einen Unterschied sehen. Das kann man einräumen. Ne? Also es wird nicht mehr ganz so exzessiv geschossen und gebombt wie vorher. Also es gibt schon einen Unterschied, dass auf jeden Fall die israelischen Streitkräfte haben sich auch ein Stück weit zurückgezogen, jedenfalls so weit, wie es erstmal vorgesehen war. Die Geiseln sind freigekommen, palästinensische Häftlinge sind freigekommen. Also das ist alles erfüllt. Und jetzt ist die große Frage, wie ist es denn mit dem Übergang zur Phase 2? Ne, da stecken wir gerade. Phase 2 würde heißen, dass jetzt das Ganze weitergeht, dass da irgendwelche Regierungen eingesetzt werden. Der Trump-Plan sieht da faktisch eine neue Kolonialregierung vor. Ne, also nichts von wegen hier eine freien gesellschaftlichen Entwicklung, sondern wirklich koloniale, neokoloniale Verhältnisse in Gaza. Der Trump-Plan sieht auch vor, dass da eine internationale Truppe stationiert wird. Es ist nicht so ganz klar, was diese Truppe machen soll, außer dass sie die Hamas entwaffnen soll. Man weiß, dass die Hamas ihrer Entwaffnung nie zugestimmt hat. Da wurde die ganze Zeit so drüber weg geschaut und gekehrt. Aber jetzt fangen die wirklichen Bruchstellen an, also die harten Fragen sozusagen, die eigentlich nicht gelöst sind und wo auch nicht ersichtlich ist, wie sie gelöst werden sollen. Und es gab gerade irgendwo einen Bericht gelesen über eine Folie, die irgendwelche UN-Stellen da, so eine PowerPoint-Folie, die entwickelt haben und vorgeführt haben auf einem Treffen. Und da stand dann halt hier links Phase 1, rechts war Phase 2 auf dieser PowerPoint-Folie und in der Mitte war ein Pfeil und drüber ein großes Fragezeichen. Also schönes Bild eigentlich. Ne? Und es kann sein, wenn wir uns das nächste Mal hier treffen, dass sich herausgestellt hat, dieser sogenannte Trump-Friedensplan ist halt nicht zur Phase 2 übergegangen, sondern wo auch immer geendet. Hatte ja nie ein wirkliches Konzept. Also dieser Teil, da würde mich gerade nur interessieren. Ich hatte es nicht mehr gefunden. Ich weiß aber noch, dass ich vor 4 Wochen auch schon darauf hingewiesen hatte, dass die mehr oder weniger erste Reaktion der Bundesregierung war, auf diesen Friedensplan schnellstmöglich wieder Waffen nach Israel zu liefern. Ich habe tatsächlich jetzt nichts mehr gefunden, inwiefern aktuell sich was an den Rüstungsexporten der deutschen Bundesregierung geändert hat hinsichtlich Israel im Rahmen der sogenannten Waffenruhe. Hast du da was gefunden, Jörg? Nee, auch nicht. Das ist aber oft so, dass man das nicht direkt mitkriegt. Meistens kriegt man es erst hinterher mit, wenn irgendwelche Anfragen im Bundestag gestellt werden und das rausfinden, ne? Also und die Bundesregierung darauf antworten muss. Wenn es da eine gegeben haben sollte, ist sie mir entgangen. Mhm. Ich denke aber, ich hätte von gehört. Und das andere ist, man hört was von irgendwelche interessierten Stellen was durchstechen. Mhm. Aber in dem Fall wüsste ich nicht, wer ein Interesse daran haben soll, das durchzustechen. Insofern, man weiß es nicht, denke ich. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr irgendwo eine Quelle habt, ruhig mal in die Kommentarspalte. Lesen wir uns auch immer gern durch, was es da vielleicht an Entwicklungen gibt, die uns auch durch die Lappen gehen. Das beobachten wir natürlich weiter und hoffen, gerade für die Bevölkerung in Gaza und im Westjordanland, dass die Kriegshandlungen, die Morde, die da passieren, letzte Folge sind wir ja deutlich ausführlicher darauf eingegangen, dass das Ganze abnimmt. Gut, wir müssen leider weiter. Ich würde dem Thema eigentlich gern mehr Raum geben, aber wir haben heute einfach so viel auf dem Zettel. Wir gehen wieder Richtung Europa. Wir gehen in den Ukraine-Russland-Krieg nochmal zurück. Denn nach dem abgesagten Treffen in Budapest zwischen Trump und Putin, das wir bei der letzten Folge noch quasi vor uns hatten, als angekündigtes Treffen, wurde abgesagt. Es gab ein längeres Telefonat, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, seitdem scheint in der Ukraine mal wieder die Diplomatie ziemlich brach zu liegen. Und es geht eher um militärische Kämpfe, so die Berichterstattung, die ich gerade in den letzten Wochen gelesen habe. Es spitzt sich alles zu rund um die Stadt Pokrovsk. Da fokussiert sich viel. Das wird teilweise als strategisch sehr wichtige Stadt eingeräumt. Das ist häufig dann sehr wichtig, solange sie noch nicht gefallen ist vom Gegner. Sie ist dann immer sehr unwichtig, wenn der Gegner sie eingenommen hat. Man denke an, die kann ich jetzt nicht alle ausführen, aber es gibt ja die herrlichen 10 Regeln der Kriegspropaganda. Da steht, glaube ich, eine davon so drin. Unsere Siege sind immer großartig, die des Gegners, der hat gar keine. Das ist auch, wie man das natürlich auch medial darstellt. Naja, jedenfalls diplomatisch mal wieder Eiszeit. Die Tomahawk, die von Zelensky gewünscht waren, von Seiten der USA, die gab es wohl nicht. Möglicherweise war diese Absage ein Ergebnis aus einem längeren Telefonat zwischen Trump und Putin, das wohl stattgefunden hat, statt des Treffens bei Orban in Budapest. In der Ukraine selbst gegenwärtig verschärft sich, und das glaube ich, sollte man nicht kleinreden, sondern also nicht als Randerscheinung, sondern da verschärft sich gerade wirklich der Widerstand, teilweise auch der organisierte Widerstand gegen die Rekrutierungsbehörden, die mehr oder weniger wehrfähige Männer festnehmen, einsperren und sie dann in den Militärdienst eingliedern, es zumindest wollen. Wie gesagt, dagegen organisiert sich wirklich Widerstand. Die Leute wehren sich, wenn die dann irgendwelche Transporter reingezogen werden, dann auf diese Dienststellen gebracht werden. Da gibt es richtige Befreiungsaktionen. Die Summe der Teilchen führt wohl dazu, dass man, und da auch sehr seriöse Berichte auch von Reinhard Lauterbach, dass insgesamt dieser Widerstand gegen diese Rekrutierungsbehörden sich verstärkt. Ne? Ja. Gleichzeitig so ein bisschen, vielleicht wäre Regierungskrise, wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber es macht wohl Probleme mit den Korruptionsfällen. Wenn jetzt schon im engeren Beraterkreis von Zelensky da Leute das Land verlassen müssen, sollte man das auch nicht bagatellisieren. Also das ist auch auf einem gefährlichen Niveau aus Perspektive von Zelenskys Regierungseinfluss. Ja, das ist so ganz grob das, was ich jetzt so in den letzten 4 Wochen als wichtige Dinge herausgearbeitet hatte. Das Schlimmste ist halt das Brachliegen der diplomatischen Kanäle. Ich weiß nicht, Jörg, was nimmst du so aus den letzten 4 Wochen als wichtigste Entwicklung in der Ukraine und in Russland mit? Das sind sicherlich ganz zentrale Punkte, denke ich. Ein Element, wir haben es dann, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten. Ein Element ist sicherlich auch die Sache mit den Verhandlungen. Also Trump will ja da Ruhe haben irgendwie in diesem Konflikt und also in diesem Krieg, er will den irgendwie beenden, aus welchen Gründen auch immer, das ist eine andere Frage. Also, aber und es hängt aber immer wieder. Und die Frage ist natürlich, woran es hängt. Also die deutsche und insgesamt die westliche Medienberichterstattung, das ist natürlich immer klar, es liegt immer an Putin, ne? Und zwar persönlich an Putin. Das ist ja immer. So funktioniert Politik. Genau. Genau. Aber ich denke, ein Punkt, der, den man immer wieder hervorheben muss, ist, die militärische Lage ist so, dass Russland am Drücker ist gerade. Ne? Und im Krieg ist es so, die Kriegspartei, die am Drücker ist, die hat wenig Anlass, ihre Ziele aufzugeben. Und russisches Ziel ist es, und das ist von Anfang des Kriegs an klar gewesen, eigentlich sogar schon vor dem Krieg, Russlands Ziel ist es eben, die Ukraine irgendwie als halbwegs neutralen Staat hinzukriegen. Und das heißt also, sie dafür zu sorgen, dass die Ukraine keine militärische Bedrohung für Russland ist, auch kein NATO-Mitglied wird zum Beispiel. Ne? Und in so einer Situation, wenn das klare russische Kriegsziel ist und gleichzeitig klar ist, dass Russland militärisch am Drücker ist und eher dabei ist, den Krieg zu gewinnen. Wenn man dann Frieden erreichen will, dann hilft es nicht, wenn man gleichzeitig eben Maximalpositionen durchdrücken will, die den russischen Kriegszielen diametral widersprechen. Ne? Also wenn man praktisch die russischen Kriegsziele aushebeln will, ganz offen. Und das bedeutet, ne, also die Planungen, die es in der EU immer wieder gibt, ne, also hier nach einem Waffenstillstand eben europäische Truppen, westeuropäische Truppen in der Ukraine zu stationieren, die sind völlig kontraproduktiv, denn damit würde die Ukraine nicht zu einem halbwegs neutralen Staat, sondern sie würde damit wieder zum Frontstaat eben des Westens gegen Russland. Und zu glauben, dass man verhandeln könnte über ein Ende des Krieges mit einem Russland, das dabei ist, den Krieg militärisch eher zu gewinnen, das ist totaler Unfug. Und ich denke, dafür braucht man überhaupt keine linken Positionen, um das zu erkennen. Das ist wirklich allgemeine, generelle Geschichte, die man da eben vor Augen hat praktisch. Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe dafür, dass es eben nach wie vor nicht zu einem Waffenstillstand kommt und zu einer Beendigung des Krieges. Also dafür müssten eben die westeuropäischen Staaten in diesem für sie im Moment verlorenen Krieg etwas von ihrem hohen Ross runtersteigen. Also beides geht nicht. Man kann nicht in einem praktisch verlorenen Krieg noch den Gewinn diktieren wollen, sozusagen. Das haut nicht hin. Und ein zweiter Punkt ist, dass militärisch möglicherweise sich einiges tut, sogar nicht nur in Pokrovsk, das ja wohl vor dem Fall steht, aber es gibt zunehmend Berichte, dass Russland im Süden der Ukraine, in Saporischschja, wieder in der Offensive ist und dort doch erhebliche Geländegewinne erzielt. Und wenn das so stimmt, manche sagen, Pokrovsk ist in der letzten Zeit mehr oder weniger so ein Ablenkermanöver auch gewesen und die Ukraine ist darauf reingefallen. Das heißt, die haben alles wirklich auf Pokrovsk geworfen, um das zu halten, haben aber gleichzeitig im Süden da große Lücken gelassen und in die stößt Russland jetzt vor. Das ist die jüngste Entwicklung. Ich finde es schwer zu beurteilen, was wirklich dran ist und im Krieg kommt sowieso immer alles anders, als man denkt. Ne? Aber die Möglichkeit ist zumindest da, dass Russland eben in den nächsten Tagen und Wochen an einer ganz anderen Stelle vorrücken wird, nämlich im Süden. Und dabei ganz neue Geländegewinne machen wird. Und das kann die militärische Situation nochmal deutlich zuspitzen. Das wären so die beiden Punkte, die ich noch aus den letzten Wochen eben festhalten würde. Ja, das Thema bleibt zäh und begleitet uns weiter. Kann sicherlich nur am diplomatischen Tisch gelöst werden. Und bleibt auch nur zu hoffen, dass wir irgendwann mal hier zusammensitzen an einem roten Faden und sagen können, geil, jetzt gucken wir uns das so lange an und du schon mit deinem Buch Der Aufmarsch, eigentlich vor dem ersten Tag schon, als du dieses Buch ja veröffentlicht hast im gleichen Monat, Februar 2022, als der Krieg in diese offene Stufe getreten ist. Und ich hoffe, dass wir irgendwann am roten Faden hier sitzen und sagen, cool, jetzt schweigen endlich die Waffen. Jetzt können endlich die Soldaten nach Hause und können zu ihren Familien zurück. Das wäre schon was, worüber ich mich einmal freuen würde. Es sieht halt gerade gegenwärtig nicht danach aus. Die europäischen Regierenden, Herrschenden scheinen auch wenig Interesse gerade daran zu zeigen. Trotz der Situation, trotz der militärischen Situation. Okay, schwieriges Thema auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, heute generell eine ziemlich dichte Folge, in der wir ja heute versuchen, viel zu bündeln. Ich würde trotzdem gern, Jörg, zum Abschluss noch mal einmal mit dir auf den afrikanischen Kontinent verschwinden. Wir haben ja bereits in der, ich glaube, es war die vorletzte Folge, über die Entwicklung im Sudan gesprochen. Auch mit ein bisschen historischer Herleitung, den Strukturen, die da aufeinanderprallen. RSF. Jörg, was hat es jetzt, und das war jetzt die erschütternde Nachricht, über die wir dann eben doch sprechen müssen, weil sie so brisant ist im Rahmen dieses Krieges, der ja häufig zu wenig erwähnt wird. So müssen wir jetzt doch abschließend wenigstens kurz darüber reden. Ist da wirklich eine Waffenruhe im Sudan? Nee, ist es nicht. Es gibt die Forderung nach einer Waffenruhe. Interessanter Punkt übrigens, diese Forderung nach einer Waffenruhe, und zwar nach einer mehr oder weniger bedingungslosen, wird im Westen geteilt, ne? anders als in der Ukraine. In der Ukraine wird immer gesagt, klar, Waffenruhe, aber ne, wir brauchen folgende Bedingungen. Mhm. Ne? Im Sudan, wo die Interessen anders gelagert sind und die europäischen Interessen längst nicht so direkt involviert sind, da sagt man unbedingt Waffenruhe, egal wer jetzt gewonnen oder verloren hat. Ne? Mhm. Also die Widersprüche sind da eklatant. Aber gut, es gab neulich eine furchtbare Geschichte, die diese Forderung nach einer Waffenruhe nochmal verstärkt hat. Das ist der Fall von Al-Fashir gewesen. Al-Fashir ist die Hauptstadt von Nord-Darfur. Darfur insgesamt ja eine riesige Region im Westen des Sudan. Ne, sehr, sehr an der Wüste dran schon. Eine sehr, sehr arme, marginalisierte Region. Und diese Region, aus der kommen ursprünglich die RSF, diese Miliz. Ne, die geht ja, wir hatten es damals, auf die Janjaweed zurück, von denen man weiß, die Janjaweed haben 2003, 4, 5 zu Hunderttausenden die schwarzafrikanische Bevölkerung da niedergemetzelt. Ne? Und dann war damals dieser Krieg irgendwann vorbei und die Janjaweed wurden die RSF und die RSF ist stark geworden und die RSF ist eine Miliz geblieben. Und die RSF hatte den Aufstand gegen die, vor 2,5 Jahren, den Aufstand gegen die regulären Streitkräfte gewagt, wollte sich selbst an die Macht bringen. Hat nicht ganz geklappt. Die Streitkräfte haben standgehalten, haben dann auch jetzt die Hauptstadt wieder erobert. Und naja, in Darfur aber haben die RSF das Sagen und bis auf Al-Fashir. Al-Fashir im Norden Darfurs eben war umzingelt, ne, seit 1,5 Jahren umzingelt. Da ist zum Schluss überhaupt keine Nahrung mehr reingegangen. Das ist wirklich eine Hungerpolitik gewesen, die die RSF da vollbracht haben. Da sind Menschen wirklich an Hunger gestorben, auch ähnlich wie in Gaza. Ne, die Lage hat viele, viele Parallelen. Und jetzt kürzlich ist Al-Fashir eben gefallen. Die Streitkräfte konnten es nicht mehr halten. Manche sagen, wollten es nicht mehr halten. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Jedenfalls Al-Fashir ist gefallen. Die RSF-Miliz ist rein und hat angefangen, eben die schwarzafrikanische Bevölkerung zu massakrieren. Es ist bis heute nicht klar, wie viele Menschen umgekommen sind. Klar ist, diese Mordbrennereien da, diese Massaker haben einen rassistischen Hintergrund, der arabisch oder in bestimmter Weise arabisch geprägten RSF gegenüber der schwarzafrikanischen Bevölkerung. Viele sprechen zumindest von einem genozidalen Krieg und ich denke, das ist auch begründet, der Begriff für diesen Krieg. Es hat ziemlich sicher gegeben, mindestens 2.500 zivile Todesopfer, wahrscheinlich deutlich mehr. Manche reden von Zehntausenden und es sind viele Menschen verschwunden. Man weiß nicht, ob die sich irgendwo verstecken. Ne, ob sie irgendwo in der Wüste dahin vegetieren und versuchen, sich verborgen zu halten oder ob sie umgebracht worden sind. Ne? Und es soll nun eine UN-Untersuchungskommission geben, die versucht, zumindest ansatzweise festzustellen, was da überhaupt passiert ist. Ne? Also wie viel die da die RSF wirklich abgeschlachtet haben in diesem, muss man in dem Fall wirklich sagen, genozidalen Krieg. Ja, das ist so die Lage. Und in dieser Lage gibt es ein Problem auf politischer Ebene, Problem in Anführungszeichen. Das Problem ist, dass die RSF unterstützt werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die streiten das natürlich ab, ne, aber es ist eigentlich völlig sonnenklar, dass die Vereinigten Arabischen Emirate den RSF die Waffen liefern. Die kaufen den RSF Gold ab, was die RSF in Darfur aus dem Boden buddeln, mit dem sie ihr Geld verdienen, um die Waffen kaufen zu können, ne, machen alles die Emirate. Und ja, die Emirate, man weiß es, ne, die Emirate probieren, ihre eigenständige Außenpolitik zu machen. Die sind aber auch wichtig für den Westen. Also die Bundesregierung legt großen Wert drauf, gute Kontakte zu den Emiraten zu haben. Ist für die ganz, ganz wichtig, am Persischen Golf unten. Ne? Mhm. Und die Emirate kaufen auch Waffen, auch deutsche Waffen, auch britische Waffen. Britische Waffen sind inzwischen schon in Darfur gefunden worden, weil die Emirate sie offensichtlich an die RSF weitergereicht haben. Mhm. Ob das auch mit deutschen Waffen der Fall gewesen ist, man weiß es nicht. Ne? Bislang nicht belegt, aber nicht auszuschließen. Ja, klar. Und insofern wird das Ganze natürlich auch peinlich für die Regierungen hier. Und insofern wird Druck ausgeübt, einen Waffenstillstand endlich zu starten. Wird Druck ausgeübt auf die Emirate, damit die den RSF sagen, hier Schluss oder wir drehen euch den Hahn ab. Hm. Und ja, ob das klappt, inwieweit das klappt, ist ungewiss, sagen wir, inwieweit es klappt, ist ungewiss. Dass es nicht klappt, scheint relativ klar, denn die RSF weiten inzwischen ihre Kämpfe in einer anderen Region von Sudan aus, nämlich in Kordofan. Das ist sozusagen Kordofan, das ist die Großregion, durch die man durch muss, wenn man aus dem zentralen Niltal nach Darfur will. Ne? Also so ein bisschen. Und da tobt der Krieg jetzt weiter. Auch da sind Städte umzingelt. Auch da gibt es Hunger in Städten. Auch da gibt es Hungertote in Städten inzwischen. Ja, also Schluss ist da noch längst nicht mit diesem Krieg im Sudan. Ja, wow. Das war heute eine ganze Menge, Jörg. Kommt mir so vor. Und ich glaube, trotzdem blieb unheimlich viel unerwähnt. Vieles konnte leider nur an der Oberfläche gestreift werden. Jeder einzelne Block natürlich ein ganz eigenes Thema auch für sich. So probieren wir wenigstens so eine Vogelschau zu machen und einmal im Drüberflug über unseren Globus auf alles mal ein kleines Schlaglicht zu werfen. Was uns wirklich gefreut hat, Jörg hatte mir neulich ein Bild geschickt und fand ich echt cool und dachte, das kann man auch mal hier im Podcast erwähnen, war ein kleiner Flyer. Und Jörg, wo war das? Das war in Stuttgart, ne? Ja, war in Stuttgart. In einem Stadtteilladen. Kleiner Stadtteilladen. Ja. Und da war so ein kleiner Flyer und es ging um antimilitaristische Podcasts, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und da wurden dann so ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Ja, was kann man sich anhören, wenn man sich zu Antimilitarismus und Imperialismus so ein bisschen erstmal sich annähern will mit dem Thema und was vielleicht Niedrigschwelliges hören will, bevor man so die schwere Literatur auspackt und sich mit Luxemburgs Überakkumulationskrise befassen will. Kann man ein bisschen niedrigschwelliger anfangen oder wenn man jetzt nicht von Clausewitz nochmal lesen will. Naja, und auf diesem kleinen Flyer, da stand ganz oben drauf der rote Faden. Das war wirklich schön. Da war auch noch ein bisschen Fabian Lehr und da war noch ein bisschen kleiner Büchertisch. Und das war wirklich schön. Also da freuen wir uns auch drüber. Jörg und ich haben uns wirklich gefreut, dass wir irgendwie ein bisschen Resonanz erfahren. Auch gerade in den organisierten Kreisen ist es natürlich wunderbar, wenn wir hier nicht nur in den luftleeren Raum quatschen, sondern auch irgendwie in die organisierten Strukturen, in die aktiven Kämpfe ein ganz kleines bisschen Fußabdruck von uns dazugehört, dann ist das cool, dann machen wir das hier auch gerne. Also vielen Dank an die Genossen aus Stuttgart. Das hat uns sehr gefreut. Echt cool. Cooler Laden übrigens. Das Stadtteilzentrum Gasparitsch nennen die sich. Echt, ja, toller Laden. Hat mich echt beeindruckt. Ich war noch nicht da. Man könnte ja mal eingeladen werden. Nee, cool. Das war wirklich schön. Also wir hoffen auch, dass der rote Faden sich so ein bisschen Stück für Stück zementiert, dass der Fuß fasst und eine langfristige Angelegenheit ist und wir hier ein bisschen Präsenz schaffen. Noch sind wir, glaube ich, das Ganze noch am Etablieren. Aber es macht uns auch wirklich Spaß. Ist ein cooles Projekt. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, Jörg, danke auf jeden Fall, dass du wieder da warst. Ja, danke. Wie gesagt, wir sehen uns zu unserem Christmas-Special in 4 Wochen im Dezember. Kurz und knackig. Hoffentlich ohne neuen Krieg. Ja. Hoffentlich ohne alten. Mhm. Vielen Dank an alle, die zugehört haben, an alle Kneipengenossinnen und Kneipengenossen. Wir hören uns dann wieder in eurer Lieblings... kann ich auch schon nicht mehr sprechen. Wir sehen uns wieder in eurer Lieblingskneipe. Bis dahin, ciao. Ja.